In Zusammenhang damit, dass der Außenminister der USA die provokatorischen Äußerungen gegen die Macht der würdevollen TVIAKA fallen ließ, gab der Sprecher des Außenministeriums der TVIAKA auf die Fragen des Reporters der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur Antworten. Darüber berichteten am 25. und 26. Oktober die Massenmedien der Welt, darunter die Nachrichtenagenturen TASS und Dia Novosti und die Zeitung Kommersante in Russland, die iranische Nachrichtenagentur INLA, die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, die Internet-Homepage der polnischen Zweigstelle der Gesellschaft für Freundschaft mit Korea und die polnische Internet-Homepage der Demokratischen Volksrepublik Korea.